in jedem Haus. Poor old Mammy singt für Sammy immer noch ein Lullaby. Träumt das Big Daddy noch bei ihr wär? Wenn es Nacht wird in Harlem, dann macht Jonathan Musik, singt, was Liebe ist, erzählt vom Glück. Jonathan, sieben Meere, kennt die halbe Welt. Baby, glaube nie, was er erzählt. Vor der Tür stehen zwei Schäfchen, das eine schwarz, das andere weiß. Und am Himmel, Baby, gar nicht fern, strahlt für dich dein guter Stern. Wenn es Nacht wird in Harlem, denkt dein Daddy an uns zwei. Wirst du ihn sehen und wirst verstehen, warum ich nicht schlafen kann wie du. Mach die Augen zu, schlaf ein, schlaf ein. Wenn es Nacht wird in Harlem, frag ich deinen guten Stern. Sag, hat Big Daddy mein Baby gern? Sag, wohin wird mein Weg gehen? Was kann noch geschehen? Baby, schlaf und träum, bis wir ihn morgen sehen.